Für den Augenblick können Sie nicht sprechen. Umso besser. Dann stellen Sie auch keine unnötigen Fragen. Vor 4 Tagen, als Sie mich besuchten, bat ich Sie, uns Ihren Namen zu leihen. Weiter nichts. Aber Sie fühlten sich bemüßigt, Ihre Persönlichkeit in eine Angelegenheit einzubringen, die Sie nichts anging. Aber das ist nicht so schlimm und kann in Ordnung gebracht werden. Darum sind Sie hier, um die Sache wieder einzurenken. Alles war also gut vorbereitet, ja? Damit nur Ihr Name schuldig würde. Der Staatssekretär blies Felix einen Mund voll Rauch direkt ins Gesicht. Der beißende Qualm drang durch die Löcher in den Verband und Felix hustete unter Schmerzen. Seien Sie nicht so gemein zu ihm. Was hat die Krankenschwester gesagt? Es geht ihm nicht besonders. Zweifellos fragt sich unser Freund, ob das Staatsoberhaupt ihn bei der Feier im Nationalpalast überhaupt erkannt und ihm die Hand gereicht hat. Wie soll ich sagen? Es gab einen Zwischenfall. In dem Augenblick, als der Staatspräsident sich ihnen zuwenden wollte, krachte ein Schuss. Die Leibwächter schirmten den Präsidenten mit ihren Körpern ab und zwangen ihn, sich hinzuwerfen. In der nun folgenden Verwirrung waren alle Augen auf den Präsidenten gerichtet, der sofort wieder würdevoll aufstand und sich von den übereifrigen Bodyguards freimachte. Irgendetwas Passendes murmelte. Ich sterbe für Mexiko.